neue Band. 0815 ist unser Name. Ich glaube nicht, dass ihr uns richtig kennt. In der Altstadt getroffen, bei Düsseldorf. Ja, so fing alles an. Der Name 0815 kam spontan und wir haben großen Spaß daran. Gerne und feiern lang, das ist das, was uns gefällt. Lassen uns nichts verbieten und jede Kneipe wird auf den Kopf gestellt. Laute Musik und hübsche Mädchen, ja, das haben wir gern. Nun macht uns bereit für 0815 am Horizont den neuen Stern. Denn jetzt beginnt die neue Zeit. 0815 ist bereit. Schließ die Augen. Bis drei, denn die Showzeit ist vorbei. Ist vorbei. Haben wir uns mal was in den Kopf gesetzt? Treten wir davon nicht zurück. Wir verwirklichen unsere Ziele und vertrauen auf unser Glück. Viele Freunde gefunden, die zu uns stehen und so singen wir gemeinsam im Chor. Ihr werdet noch eine Menge von uns hören, unser Wort in Gottes Ohr. Denn jetzt beginnt die neue Zeit. 0815 ist bereit. Schließt die Augen und zählt bis drei. Denn die Showzeit ist vorbei. Ist vorbei. Bye.